alten Stille war. Wenn unsere Herzen ziehen durch das Dunkel der träumende Nacht. Ich rufe deinen Schatten, aber die Nacht bleibt stumm. Sie hat dein Bild vor mir verhüllt. Ich kann nicht vergessen die Stunden im Glück, was einst ich versessen, das kehrt niemals zurück. Was einst mich betrübte, gib mich nicht wieder frei, dass ich dich liebe, das ist lange vorbei. Frei, und dass ich dich liebe.